Mein Leben war einst öd und leer, den Frieden kannt ich nicht, und tief in meiner schweren Brust war Sehnsucht nach dem Licht. Doch in mein armes, müdes Herz kam Licht, ja Sonnenschein, als ich den Heiland hab erkannt und er ins Herz zog ein. Kennst du schon den lieben Freund, der so gut auch mit dir meint, Jesus, der am Kreuze für dich starb, dir und mir das Heil erwarb, Jesus? Hörst du nicht die leise Stimme, die durchdringet Herz und Sinn, Jesus? Dieser Freund ruft jetzt dir zu, komm zu mir, dann findest du Ruhe, tiefen Frieden findest du bei Jesus. Mein Freund, der du dich hast verirrt, vom lieben Vaterhaus und suchst noch heut nach Freud und Glück. Im weiten Weltgebraus, so höre doch auf dieses Wort. Der Heiland sucht auch dich, er will dich sicher bringen heim, will glücklich machen dich. Der beste Freund will er dir sein. O, öffne ihm dein Herz. Er will dir geben Fried und Freud statt bitteren Seelenschmerz. Er liebt und wartet jetzt auf dich. O, zögre länger nicht, bekenne deine Schuld und glaub, er rettet gern auch dich. Kennst du schon den lieben Freund, der so gut auch mit dir meint, Jesus, der am Kreuze für dich starb, dir und mir das Heil erwarb, Jesus? Hörst du nicht die leise Stimme, die durchdringet Herz und Sinn, Jesus? Dieser Freund ruft jetzt dir zu,